kommen viel Besucher, weil die Sonne kräftig scheint. Ich sehe Schlümpfe, ich sehe Kinder, die kommen sicherlich von weit angereist. Alle sind hier, nur wegen mir. Ja, ein großer Affe ist ein wunderschönes Tier. Ich ziehe Grimassen für euch im Zoo, so kennt ihr mich, euren Coco. Besonders wohl! Am besten ist es hier im Schlumpfen Zoo, yeah!